Ich höre. In unserem Kampfschiff befinden sich 2 Nova-Bomben. Er deutete durch ein paar hundert Meter Fels in Richtung Stasisfeld. Wir können sie hier nach unten bringen, mit einer Fernzündung versehen und uns dann mit der ganzen Kompanie in das Stasisfeld zurückziehen. In gewisser Weise klang das verlockend. Es würde mich der Verantwortung entheben, selbst die weiteren Entscheidungen zu treffen. Ich könnte alles dem Zufall überlassen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, Charlie. Er schien gekränkt. Und warum nicht? Sehen Sie, Ihr Plan hätte nur dann Erfolg, wenn Sie es fertig brächten, sämtliche Taurier in den Vernichtungsradius der Bomben zu locken, ehe die Dinger losgehen. Aber Sie werden niemals alle hier eindringen, sobald Sie unsere Verteidigung durchbrochen haben. Und schon gar nicht, wenn der Stützpunkt einen verlassenen Eindruck macht. Sie werden vermutlich misstrauisch sein und eine Vorhut schicken. Und wenn die Vorhut die Bomben auslöst, stehen wir nicht besser da als am Anfang und haben unseren Stützpunkt verloren. Ach, schade. Ich hob die Schultern. Es war immerhin eine Idee. Denken Sie weiter nach, Charlie. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Holo-Display zu, wo die einseitige Weltraumschlacht in vollem Gange war. Logischerweise war der Feind bemüht, unser Kampfschiff außer Gefecht zu setzen, ehe er sich mit uns beschäftigte. Wir konnten nur zusehen, wie die roten Punkte um den Planeten schlichen und einen Treffer zu landen versuchten. Bis jetzt war es dem Piloten gelungen, sämtliche Drohnen auszuschalten. Noch setzten die Taurier keine Kampfschiffe gegen ihn ein. Ich hatte dem Piloten die Kontrolle über 5 der Laserkanonen in unserem Verteidigungsring übergeben. Sie konnten allerdings nicht sehr viel ausrichten. 1 Gigawatt-Laser spuckt auf 100 Meter Entfernung 1 Milliarde Kilowatt pro Sekunde aus. In 1000 Kilometer Höhe erreicht der Strahl allerdings nur noch 10 Kilowatt. Damit kann er bestenfalls einen Schaden anrichten, wenn er einen optischen Sensor trifft und ein wenig Verwirrung stiften. Wir könnten ein zweites Kampfschiff gebrauchen, oder noch mehr. Erst werden alle Drohnen verbraucht. Wir hatten natürlich ein Kampfschiff und einen Reservepiloten, der es steuern konnte. Aber es war vielleicht unsere letzte Hoffnung, falls sie uns im Stasisfeld festnagelten. Wie weit ist der andere inzwischen entfernt? Charlie meinte den Kampfschiffpiloten, der die Flucht ergriffen hatte. Ich verkleinerte den Maßstab und der grüne Punkt erschien am rechten Rand des Displays. Ungefähr 6 Lichtstunden. Er hatte noch 2 Drohnen übrig, die seiner Maschine zu nahe waren, um als gesonderte Lichtpunkte zu erscheinen. Eine dritte hatte er geopfert, um seine Flucht abzusichern. Er beschleunigt nicht mehr, aber er hat bereits 0,9 C erreicht. Könnte uns also nicht mehr helfen, selbst wenn er wollte. Das Abbremsen würde fast einen Monat in Anspruch nehmen. In diesem Moment erlosch der Lichtpunkt, der das letzte Kampfschiff unserer planetarischen Verteidigung darstellte. Scheiße. Jetzt geht es rund. Sollen sich die Truppen für den Gang nach oben fertig machen? Nein. Sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Anzüge anlegen, für den Fall, dass hier die Luft entweicht. Aber ich denke, dass es noch eine Weile dauern wird, ehe der Bodenangriff kommt. Ich stellte wieder einen größeren Maßstab ein. 4 rote Punkte krochen um den Planeten auf uns zu. Ich legte ebenfalls meinen Anzug an und kehrte dann in die Einsatzzentrale zurück, um das Feuerwerk auf den Monitoren zu beobachten. Die Laserkanonen leisteten ganze Arbeit. Sie visierten die Drohnen an, die aus 4 verschiedenen Richtungen gleichzeitig auf uns zukamen, und zerstörten sie. Alle Nova-Bomben, bis auf eine, detonierten jenseits unseres Horizonts. Der Sichthorizont befand sich etwa 10 Kilometer entfernt, aber da die Laserkanonen erhöht montiert waren, trafen sie ihr Ziel selbst noch auf die doppelte Distanz. Die Bombe, die in der Nähe unseres Horizonts explodierte, schmolz eine halbrunde Kuhle in den Boden, die minutenlang einen grellen weißen Schein verbreitete. Eine Stunde später glomm sie immer noch orange-rot und die Bodentemperatur draußen war auf 50 Grad über dem absoluten Nullpunkt angestiegen. Der Schnee ringsum war größtenteils geschmolzen und gab ein paar dunkelgraue Felsenbuckel frei. Der zweite Angriff war ebenfalls in einem Sekundenbruchteil vorüber, aber diesmal zählten wir 8 Drohnen, und 4 davon kamen bis auf 10 Kilometer heran, ehe wir sie abschossen. Die Strahlung aus den glühenden Kratern erhöhte die Temperatur auf knapp 300 Kelvin. Das lag über dem Schmelzpunkt von Wassereis, und ich begann unruhig zu werden. Die Kampfanzüge hielten zwar mehr als 1000 Kelvin aus, aber die Reaktionsgeschwindigkeit der automatischen Laser hing von Supraleitern ab, die nur bei tiefen Temperaturen störungsfrei arbeiteten. Ich wollte die obere Temperaturgrenze der Laserkanonen abfragen, und der Computer druckte Formblatt TR 398734009926 aus. Es trug die Überschrift T Tipps zum Umgang mit der Kryo-Ausrüstung bei relativ hohen Umgebungstemperaturen und enthielt viele nützliche Ratschläge zur Isolierung der Waffen, die jedoch eine gut bestückte Spezialwerkstatt voraussetzten. Zwar wies es darauf hin, dass sich bei automatischen Zielvorrichtungen die Reaktionszeit proportional zum Temperaturanstieg verlängerte und die Technik oberhalb einer kritischen Temperatur ganz versagte, aber es gab keine zuverlässigen Werte über das Verhalten einzelner Waffen, da die bislang gemessenen Ausfalltemperaturen zwischen 790 Kelvin und 420 Kelvin schwankten. Charlie beobachtete das Display. »Diesmal sind es 16«, erklärte er. Seine Stimme kam sonderbar ausdruckslos über den Kopfhörer. »Überrascht Sie das?« Zu den wenigen Fakten, die wir über die taurische Psyche in Erfahrung gebracht hatten, gehörte eine gewisse Zwanghaftigkeit im Umgang mit Zahlen, insbesondere mit Primzahlen und Zweierpotenzen. »Hoffen wir, dass Sie keine 32 mehr auf Lager haben.« Ich befragte den Computer, aber er konnte mir nur mitteilen, dass der Kreuzer bis jetzt insgesamt 44 Drohnen abgefeuert hatte und dass es taurische Kriegsschiffe gab, die nicht weniger als 128 der Dinger mitführten. Wir hatten noch gut eine halbe Stunde Zeit, ehe die Drohnen eintrafen. Das würde reichen, um alle Leute ins Stasisfeld zu evakuieren. Dort hätten sie sich vorübergehend in Sicherheit befunden, wenn eine der Nova-Bomben durchkam. In Sicherheit, aber zugleich hilflos gefangen. Wie lange würde die Hitze anhalten, wenn 3 oder 4 oder gar 16 Bomben ihre Krater in den Boden schlugen? Man konnte nicht ewig in einem Kampfanzug leben, obwohl er ein gnadenlos effizientes Recycling durchführte. Nach spätestens einer Woche fühlte man sich miserabel. Nach 2 Wochen war man dem Selbstmord nahe. 3 Wochen unter Kampfbedingungen hatte es noch niemand ausgehalten. Außerdem konnte das Stasisfeld im Verteidigungsfall zur Todesfalle werden. Da die Kuppel transparent war, standen dem Feind alle Möglichkeiten offen. Wer sich dagegen im Innern befand, musste schon den Kopf ins Freie stecken, wenn er erfahren wollte, was der Gegner vorhatte. Und wenn die Taurier Geduld hatten, mussten sie nicht mit primitiven Waffen eindringen. Sie konnten ihre Laser auf die Kuppel richten und uns unter Dauerbeschuss nehmen, bis wir den Generator abschalteten und uns nebenbei mit Wurfspeeren, Felsbrocken und Pfeilen zermürben. Wir hatten zwar die Möglichkeit, das Feuer zu erwidern, aber es würde nicht sehr viel bringen. Anders sah die Sache freilich aus, wenn ein Mann im Stützpunkt blieb. Dann konnte der Rest der Truppe die nächste halbe Stunde im Stasisfeld bleiben und die Entwicklung abwarten. Falls der Beobachter sie nach dem Angriff nicht abholte, wussten sie, dass es draußen heiß war. Ich betätigte mit einem Kinnschalter die Kombination, die mich mit den Offizieren verband. »Hier spricht Major Mandela.« Das klang in meinen Ohren immer noch wie ein schlechter Witz. Ich umriss die Lage und bat sie, ihren Leuten mitzuteilen, dass es jedem freistünde, sich ins Stasisfeld zu begeben. Ich selbst würde im Stützpunkt bleiben und ihnen Bescheid geben, ob und wann sie die Kuppel wieder verlassen konnten. Bestimmt nicht aus Edelmut, sondern weil mir das Risiko, in einer Nanosekunde verdampft zu werden, lieber war als ein nahezu sicherer, langsamer Tod unter der grauen Kuppel. Dann schaltete ich auf Charlies Frequenz um. »Sie können auch gehen. Ich komme hier gut allein zurecht.« »Nein.« »Danke«, entgegnete er langsam. »Ich würde lieber...« »Hey, sehen Sie sich das an!« Der Kreuzer hatte nach einer Pause von mehreren Minuten erneut einen roten Punkt abgesetzt. Nach dem Displaycode handelte es sich um eine weitere Drohne. »Das ist komisch.« »Abergläubische Bastarde«, murmelte Charlie ohne große Überzeugung. Es stellte sich heraus, dass sich lediglich 11 Leute dem 50-Mann starken Kontingent anschließen wollten, das wir in die Kuppel abkommandiert hatten. Das hätte mir klar sein sollen, überraschte mich aber doch. Als die Drohnen näher kamen, starrten Charlie und ich auf die Monitore. Wir vermieden in stillschweigender Übereinkunft, das Geschehen auf dem Hologrammwürfel zu beobachten. Wir wollten gar nicht wissen, ob sie noch eine oder nur noch eine halbe Minute entfernt waren. Und dann, wie bei den vorangegangenen Gefechten, war alles vorbei, ehe wir merkten, dass es begonnen hatte. Die Schirme flackerten in einem grellen Weiß, statisches Krachen und Pfeifen erfüllte den Raum, und wir waren noch am Leben. Aber diesmal waren 15 neue Löcher am Horizont oder noch näher, und die Temperatur stieg so rasch, dass die letzte Ziffer der Anzeige als verschwommener Strich erschien. Die Zahl kletterte in den oberen 800-Bereich und sank dann langsam wieder ab. Wir hatten keine einzige der Drohnen gesehen, nicht während des Sekundenbruchteils, in dem die Laser zielten und feuerten. Aber dann kam die 17. in einem verrückten Zickzackkurs über den Horizont geschossen und stoppte direkt über uns. Einen Augenblick lang schien sie zu schweben, dann begann sie zu fallen. Die meisten Laser hatten sie geortet und feuerten unentwegt, aber ihre Zielautomatik funktionierte nicht mehr. Sämtliche Kanonen waren in ihren letzten Schusspositionen erstarrt. Die Drohne glitzerte, während sie nach unten sank. In ihrem glänzenden Rumpf spiegelte sich die Weißglut der Krater und das ohnmächtige Geflacker aus den Läufen der Laserkanonen. Ich hörte, wie Charlie tief Luft holte. Die Sonde kam uns so nahe, dass ich ein paar krakelige taurische Zeichen auf dem Rumpf und ein transparentes Bullauge nahe dem Bug erkennen konnte. Dann loderte ein Feuerstrahl aus dem Triebwerk und sie war verschwunden. »Was zum Henker war das nun wieder?«, fragte Charlie mit ruhiger Stimme. »Das Bullauge.« »Ja, vielleicht ein Aufklärer.« »Sehr wahrscheinlich. Also können wir ihnen nichts anhaben, und sie wissen es.« »Ja, es sei denn, die Laser funktionieren wieder, wenn die Hitze nachlässt.« »Sah nicht danach aus.« »Wir bringen jetzt am besten den Rest der Kompanie ins Stasisfeld.« Er murmelte ein Wort, bei dem sich im Lauf der Jahrhunderte zwar die Aussprache, nicht aber die Bedeutung verändert hatte. »Das eilt nicht. Schauen wir erst mal, was sie machen.« Wir warteten mehrere Stunden. Die Außentemperatur stabilisierte sich bei 690 Kelvin, knapp unter dem Schmelzpunkt von Zink, wie mir völlig nutzloserweise einfiel, und ich testete die manuellen Steuerungen der Laserkanonen, aber die waren immer noch gefroren. »Da kommen sie«, verkündete Charlie. »Diesmal wieder 8.« Ich wandte mich dem Holo-Display zu. »Ich schätze, wir sollten jetzt...« »Moment! Das sind keine Drohnen!« Der Displaycode identifizierte alle 8 als Truppentransporter. »Offenbar wollen sie den Stützpunkt einnehmen«, sagte er. »Unversehrt!« Und dabei gleich ein paar neue Waffen und Techniken erproben. »Es ist kein großes Risiko für Sie. Sie können sich jederzeit zurückziehen und uns zum Abschied eine Nova-Bombe in den Schoß werfen.« Ich befahl Brill, die Gruppe aus dem Stasisfeld zu holen und sie zusammen mit den Leuten aus ihrem Zug in einer Verteidigungskette, um die beiden Quadranten im Nordosten und Nordwesten zu postieren. Den Rest der Kompanie wollte ich in einem Halbkreis im Süden verteilen. »Ich frage mich, ob wir wirklich alle auf einmal nach oben schicken sollen«, wandte Charlie ein. »Noch wissen wir nicht, wie viele Taurier uns gegenüberstehen.« Das war ein Argument. Eine Reserve zurückbehalten, den Gegner über unsere Stärke im Unklaren lassen. »Es ist einen Versuch wert. Vielleicht befinden sich in den 8 Transportern tatsächlich nur 64 Taurier. Oder 128. Oder 256.« Ich bedauerte, dass unsere Spionagesatelliten keine bessere Auflösung hatten. Aber in ein Gehäuse von der Größe einer Weinbeere lässt sich nun mal nicht mehr Gerät hineinstopfen. Ich ließ die 70 Leute, die Brill befehligte, einen äußeren Verteidigungsring bilden und die Gräben entlang des Perimeters besetzen. Alle anderen sollten unten bleiben, bis sie gebraucht wurden. Sollte sich herausstellen, dass uns die Taurier zahlenmäßig oder technisch hoffnungslos überlegen waren, würde ich alle meine Leute zurück ins Stasisfeld beordern. Es gab einen Tunnel vom Stützpunkt zur Kuppel, durch den sich die Reserve in Sicherheit bringen konnte. Die Leute in den Gräben würden unter Beschuss fliehen müssen, falls sie noch am Leben waren, wenn ich den Rückzugsbefehl gab. Ich ließ Hillebo kommen und gemeinsam mit Charlie über die Laser wachen. Falls sich die Zielvorrichtungen irgendwie aus ihrer Erstarrung lösten, würde ich Brill und ihre Leute zurückholen, die Automatik einschalten und mich dann zurücklehnen, um das Feuerwerk zu beobachten. Aber selbst in ihrem jetzigen Zustand waren die Laser nicht ganz nutzlos. Charlie würde mit Hilfe der Monitore die Ausrichtung der Strahlen registrieren. Er und Hillebo konnten die Kanonen dann manuell abfeuern, wann immer etwas in die Schusslinie geriet. Wir hatten etwa 20 Minuten Zeit. Brill führte ihre Leute zum äußeren Verteidigungsring und wollte sie so verteilen, dass sich die Feuerfächer der einzelnen Gruppen überlappten. Ich griff in ihre Vorbereitungen ein und bat sie, die schweren Waffen so zu postieren, dass sie die Vorhut der Feinde in die Schusslinie der Laserkanonen lockten. Danach konnten wir nur noch warten. Ich beauftragte Charlie, Berechnungen über das Vorrücken des Feindes anzustellen und uns einen möglichst genauen Countdown zu geben. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch, skizzierte die Aufstellung, die Brill vorgenommen hatte, und versuchte sie noch ein wenig zu verbessern. Der Kater sprang mir auf den Schoß und miaute mitleiderregend. Anscheinend hatte er all die Anzuggestalten nicht mehr voneinander unterscheiden können, aber er wusste, dass an diesem Schreibtisch niemand außer mir saß. Als ich ihn jedoch streicheln wollte, ergriff er erschrocken die Flucht. Die erste Linie, die ich zog, grub sich durch 4 Blätter meines Blocks. Es war eine ganze Weile her, seit ich feinmotorische Bewegungen in einem Kampfanzug ausgeführt hatte. Ich erinnerte mich, dass wir während der Ausbildung rohe Eier von Mann zu Mann weitergeben mussten, um die Waldos mit dem nötigen Gefühl einzusetzen. Eine ziemliche Sauerei. Ob es inzwischen auf der Erde überhaupt noch Eier gab? Als die Skizze fertig war, sah ich keine Möglichkeit, irgendetwas zu verbessern. Die Unmengen an Militärtheorie, mit denen sie mein Gehirn vollgestopft hatten. Es gab genügend taktische Ratschläge zu Umfassungsangriffen und Einkesselung, allerdings alle von der verkehrten Perspektive. War man selbst derjenige, der umzingelt und eingeschnürt wurde, hatte man nicht viele Möglichkeiten. An Ort und Stelle bleiben und kämpfen. Rasch auf feindliche Kräftekonzentration reagieren, dabei aber flexibel bleiben, damit der Gegner keinen Erfolg mit Ablenkungsmanövern hat. Die Luft- und Raumunterstützung voll nutzen, das klang immer gut. Kopf einziehen, Ohren steif halten und beten, dass die Kavallerie bald kommt. Die Stellung halten und nicht an Din Bin Phu, Alamo oder die Schlacht von Hastings denken. 8 weitere Transporter gestartet, verkündete Charlie. Noch 5 Minuten bis zur Ankunft der ersten Gruppe. Also hatten sie vor, uns in 2 Wellen anzugreifen. In mindestens 2 Wellen. Was würde ich tun, wenn ich der taurische Kommandant wäre? Die Frage hatte durchaus ihre Berechtigung. Es war bekannt, dass die Taurier wenig Fantasie in taktischer Hinsicht entwickelten. Sie neigten eher dazu, menschliche Verhaltensweisen zu imitieren. Die erste Welle konnte ein Himmelfahrtskommando sein, eine Kamikaze-Mission, um uns zu zermürben und unsere Verteidigung auszukundschaften. Dann würde die zweite Welle gezielter vorgehen und den Job vollenden. Oder umgekehrt. Die erste Gruppe hatte etwa 20 Minuten Zeit, sich in Stellungen einzugraben. Dann konnte die zweite Gruppe über sie hinwegfliegen, unseren Verteidigungsring an einer Stelle durchbrechen und den Stützpunkt überrennen. Vielleicht hatten sie sich auch für 2 Angriffswellen entschieden, weil die 2 ihre magische Glückszahl war, oder weil sie nur 8 Truppentransporter gleichzeitig auf die Reise schicken konnten. Das wäre schlecht, weil es auf große Schiffe schließen ließ. Bei früheren Gelegenheiten hatten sie ganz unterschiedliche Transporter verwendet. In manchen fanden nur 4 Leute Platz, in anderen dagegen 128. Noch 3 Minuten. Ich starrte zu der Gruppe von Monitoren hinüber, die verschiedene Sektoren des Minengürtels zeigten. Wenn wir Glück hatten, ließen sie Vorsicht walten und landeten da draußen. Oder strichen so niedrig über das Feld hinweg, dass sie die Minen zur Detonation brachten. Ich kämpfte gegen ein vages Schuldgefühl an. Da saß ich sicher in meinem Bunker, kritzelte auf einem Block herum und wartete darauf, dass ich die Drecksarbeit verteilen konnte. Was mochten die 70 Opferlämmer da draußen über ihren abwesenden Kommandanten denken? Dann fiel mir ein, wie ich bei meiner ersten Mission über Hauptmann Stott geurteilt hatte, als er an Bord des Raumschiffes geblieben war, während wir am Boden kämpften. Der einstige Hass wallte von Neuem in mir auf, so heftig, dass mir fast übel davon wurde. Hillebo, kommen Sie mit den Lasern allein zurecht. Ohne Probleme, Sir. Ich legte den Stift beiseite und stand auf. Charlie, übernehmen Sie die Koordinierung, ich gehe nach draußen. Davon würde ich abraten, Sir, sagte Hillebo. Charlie unterstützte sie. Verdammt, lassen Sie das, William. Es wäre idiotisch. Ich nehme keine Befehle entgegen, sondern erteile. Sie würden da oben keine 10 Sekunden überleben, unterbrach mich Charlie. Ich gehe kein größeres Risiko ein als alle anderen. »Begreifen Sie denn nicht? Unsere Leute werden Sie umbringen.« »Unsere Leute? Quatsch. Mir ist klar, dass Sie mich nicht besonders mögen, aber Sie hören wohl nie die allgemeinen Frequenzen ab.« »Nein, das tat ich nicht, denn wenn Sie sich mit Ihresgleichen unterhielten, verstand ich ohnehin kein Wort.« »Die Truppen da draußen glauben, Sie hätten Sie absichtlich an die vorderste Front gesteckt, um Sie für Ihre Feigheit zu bestrafen, und das, obwohl Sie jedem freigestellt hatten, in die Kuppel zu gehen.« »War das denn nicht so, Sir?« fragte Hillebo. »Dass ich sie bestrafen wollte? Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht bewusst. Sie waren zufällig an Ort und Stelle, als ich den äußeren Ring besetzen musste. Hat Leutnant Brillin das nicht gesagt?« »Nicht, dass ich wüsste«, meinte Charlie. »Vielleicht war sie zu beschäftigt, um die Gespräche abzuhören. Oder sie teilte die Ansicht der Mannschaft.« »Ja, aber dann muss ich erst recht.« »Da!« schrie Hillebo. Das erste feindliche Schiff erschien in einem der Minenfeldmonitore. Sekunden später tauchten auch die anderen auf. Sie näherten sich nach einem Zufallsschema und waren nicht gleichmäßig um den Stützpunkt verteilt. 5 im nordöstlichen Quadranten, während im Südwesten nur eines zu sehen war. Ich gab die Informationen an Brill weiter. Aber wir hatten ihre Logik einigermaßen richtig eingeschätzt. Alle kamen im Minengürtel herunter, und eines strich in der Tat so niedrig über den Boden dahin, dass es eine Tachyonenmine auslöste. Die Detonation erwischte das Heck der stromlinienförmigen Maschine, so dass sie einen Überschlag vollführte und sich dann mit dem Bug in den Boden bohrte. An den Flanken gingen Luken auf und Taurier purzelten ins Freie. Ich zählte 12. 4 befanden sich vermutlich noch im Innern. Wenn die anderen Transporter auch mit jeweils 16 Kämpfern besetzt waren, hielt sich ihre Überzahl in erträglichen Grenzen, zumindest bei der ersten Angriffswelle. Die übrigen 7 Schiffe waren unfallfrei gelandet und aus jedem sprangen 16 Gestalten. Brill gruppierte 2 Züge entsprechend der gegnerischen Truppenkonzentrationen um und wartete die weitere Entwicklung ab. Sie bewegten sich rasch durch das Minenfeld, krummbeinige, kopflastige Roboter, die selbst dann nicht aus dem Gleichschritt kamen, wenn einer von ihnen durch eine Mine zerrissen wurde, was insgesamt 11-mal geschah. Als sie über den Horizont kamen, wurde der Grund für ihre ungleichmäßige Verteilung klar. Sie hatten im Voraus erkundet, wo sich ihnen die beste natürliche Deckung bot. Auf diese Weise würde es ihnen gelingen, sich dem Stützpunkt im Schutz der Bombenkrater und Schuttwelle bis auf wenige Kilometer zu nähern, ehe wir sie in eine klare Schusslinie bekamen. Und da ihre Anzüge mit ähnlichen Waldos ausgestattet waren wie die unseren, konnten sie 1 Kilometer in weniger als 1 Minute zurücklegen. Brill ließ sofort das Feuer eröffnen, wohl mehr aus Gründen der Kampfmoral als in der Hoffnung, den Feind entscheidend zu schwächen. Sicher erwischten sie den einen oder anderen Taurier, obwohl sich das nicht überprüfen ließ. Jedenfalls zerlegten die Tachyonenraketen die Felsen recht eindrucksvoll in Schutt und Geröll. Die Taurier erwiderten das Feuer mit ähnlichen, wenn nicht sogar den gleichen Waffen. Sie trafen allerdings selten, weil unsere Leute in den Gräben lagen, und wenn die Rakete auf kein Hindernis traf, sauste sie weiter bis in alle Ewigkeit. Amen. Leider bekam eine der Laserkanonen einen Volltreffer ab, und die Erschütterung, die bis zu uns durchdrang, war so heftig, dass ich insgeheim wünschte, ich hätte den Stützpunkt tiefer als 20 Meter anlegen lassen. Die Gigawatt-Laser nützten uns überhaupt nichts. Offenbar hatten die Taurier die Schusslinien im Voraus analysiert und wichen ihnen im weiten Bogen aus. Das wiederum erwies sich als unser Glück, denn es gab Charlie die Zeit, seine Aufmerksamkeit von den Lasermonitoren abschweifen zu lassen. »Also das ist doch...« »Was gibt es, Charlie?« Ich wandte den Blick keine Sekunde lang von den Bildschirmen ab, weil ich immer noch darauf wartete, dass etwas passieren würde. »Für das Schiff, der Kreuzer, einfach weg!« Ich warf einen Blick auf das Holo-Display. »Er hatte recht.« Die einzigen noch sichtbaren roten Lichtpunkte bezeichneten die Positionen der Truppentransporter. Wo kann er nur geblieben sein? Keine besonders geistreiche Frage. Gehen wir ein Stück zurück. Er programmierte den Ablauf der Ereignisse ein paar Minuten zurück und verstellte den Maßstab, bis sowohl der Planet als auch der Kollapsar im Hologrammwürfel zu erkennen war. Der Kreuzer tauchte auf und mit ihm 3 grüne Punkte. Unser Feigling griff das Schiff der Taurier mit nur 2 Drohnen an. Aber er bekam ein wenig Unterstützung durch die Gesetze der Physik. Anstatt in den Kollapsar einzutauchen, war er in einer engen Schleife am Rand seines Anziehungsfeldes entlanggerast und wie von einer Steinschleuder geschossen wieder aufgetaucht, beschleunigt auf 0,9 C. Die Drohnen rasten mit fast Lichtgeschwindigkeit auf den feindlichen Kreuzer zu. Da unser Planet etwa 1000 Lichtsekunden vom Kollapsar entfernt war, blieben dem taurischen Schiff nur 10 Sekunden, um die beiden Drohnen zu orten und zu vernichten. Und bei dieser Geschwindigkeit spielte es keine Rolle, ob man von einer Nova-Bombe oder einer Papierkugel getroffen wurde. Die erste Drohne zerlegte den Kreuzer. Die zweite, 0,1 Sekunden dahinter, raste weiter und zerschellte auf dem Planeten. Der Kreuzer selbst schrammte ein paar hundert Kilometer an der Planetenoberfläche entlang und schwirrte weiter ins All, während er mit maximal möglichen 25 G abbremste. Es würde ein paar Monate dauern, bis er zurückkam. Aber so lange warteten die Taurier sicher nicht. Sie waren unseren Verteidigungslinien inzwischen so nahe gekommen, dass beide Seiten das Laserfeuer eröffneten. Und sie befanden sich in Reichweite der Granat- und Raketenwerfer. Während größere Felsblöcke den Angreifern Schutz vor den Lasern boten, richteten die Granaten und Raketen ein Gemetzel an. Anfangs hatte Brills Verteidigungstruppe den gewaltigen Vorteil der Stellungsgräben. Die Leute konnten schlimmstenfalls durch Zufallstreffer oder sehr genau gezielte Granaten, die von den Tauriern mit der Hand mehrere hundert Meter weit geschleudert wurden, verletzt werden. Brill hatte bislang 4 Ausfälle zu beklagen, während die Streitmacht der Angreifer bereits auf weniger als die Hälfte geschrumpft schien. Doch nach einiger Zeit war der Boden so von Bomben aufgerissen, dass auch die Mehrzahl der Taurier in Löchern und Trichtern Deckung fand. Der Kampf wurde zäher. Er beschränkte sich auf einzelne Laserduelle und gelegentliche Granateneinschläge. aber es machte wenig Sinn, die Tachyonenwaffen gegen einzelne Taurier einzusetzen, wenn in wenigen Minuten eine zweite Streitmacht unbekannter Stärke eintreffen würde. Irgendetwas an der holographischen Einspielung hatte mich die ganze Zeit über gestört, aber erst jetzt, in der Gefechtspause, kam ich dahinter, was es war. Welchen Schaden hatte jene zweite Drohne angerichtet, als sie mit fast Lichtgeschwindigkeit auf den Planeten gestürzt war? Ich ging an den Computer, ließ ihn ermitteln, wie viel Energie bei der Kollision freigesetzt worden war, und verglich den Wert mit den geologischen Daten im Speicher unseres Rechners. Die Energie lag um das 20-fache höher als bei dem stärksten jemals registrierten Erdbeben, und das auf einem Planeten, der kaum 3/4 der Erdgröße besaß. Ich schaltete die allgemeine Frequenz ein. »Achtung! Alle begeben sich sofort nach oben!« Gleichzeitig aktivierte ich per Fernbedienung die Luftschleuse zu dem Schacht, der vom Stützpunkt an die Oberfläche führte. »Was zum Henker! Brill! Erdbeben! Wie lange noch? Vorwärts!« Hillebo und Charlie waren dicht hinter mir. Der Kater saß auf meinem Schreibtisch und putzte sich unbekümmert. Einen Moment lang spürte ich den irrationalen Impuls, ihn in meinen Anzug zu stecken. Auf diese Weise war er vom Schiff in den Stützpunkt gelangt. Aber dann machte ich mir klar, dass er nach ein paar Minuten in Panik geraten würde. Dann hatte ich die rationalere Regung, ihn einfach mit dem Handlaser zu verdampfen. Aber in diesem Moment schloss ich die Schleusentür und wir kletterten die Leiter hoch. Auf dem ganzen Weg nach oben und noch einige Zeit danach verfolgte mich das Bild des hilflosen Tieres, gefangen unter Tonnen von Schutt und einem quälenden Erstickungstod preisgegeben, während langsam die Luft aus den Räumen entwich. »Sind wir in den Gräben sicherer?«, fragte Charlie. »Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Vielleicht würden die Seitenwände des Grabens nachgeben und uns erdrücken. Das Dunkel an der Oberfläche überraschte mich. Estorados ging gerade unter. Die Bildschirme hatten das vage Licht verstärkt. Ein feindlicher Laserstrahl zischte über die Ebene zu unserer Linken und löste einen Funkenregen aus, als er die Lafette einer Gigawattkanone streifte. Noch hatte uns der Gegner nicht bemerkt. Wir kamen gemeinsam zu dem Schluss, die Gräben aufzusuchen, und rannten mit langen Schritten zum nächsten Einstieg. Als wir ihn erreichten, stießen wir auf 4 Männer und Frauen, eine davon schwer verwundet oder tot. Wir stolperten die Rampe hinunter, und ich drehte mein Restlichtgerät auf Log 2, um die Gruppe näher zu inspizieren. Wir hatten Glück. Einer von ihnen war Grenadier, und sie hatten einen Raketenwerfer. Mit einiger Mühe entzifferte ich die Namen auf den Helmen. Wir befanden uns in Brills Graben, aber sie hatte noch keine Notiz von uns genommen. Sie spähte gerade vorsichtig über die Kante und dirigierte 2 Trupps bei einem Flankenmanöver. Als sie ihre Position eingenommen hatten, ging sie wieder in Deckung und wandte sich uns zu. »Sind Sie das, Major?« »Ja«, erwiderte ich knapp. Ich fragte mich, ob die Leute im Graben zu denen gehörten, die hinter meinem Skalp her waren. »Was hat diese Erdbebengeschichte zu bedeuten?« Sie hatte von der Zerstörung des Kreuzers erfahren, wusste aber nicht, dass eine der Drohnen auf dem Planeten zerschellt war. Ich versuchte ihr die Sachlage in wenigen Worten zu erklären. »Bis jetzt ist niemand aus der Luftschleuse gekommen«, sagte sie. »Noch nicht. Ich schätze, dass alle das Stasisfeld aufsuchten.« »Ja, die meisten waren von den beiden Ausgängen gleich weit entfernt.« Vielleicht befanden sich einige von ihnen noch unten, weil sie meine Warnung nicht ernst genommen hatten. Ich schaltete mit einem Kinndruck die allgemeine Frequenz ein, um das zu überprüfen, und im gleichen Moment brach die Hölle los. Der Boden sackte unter uns weg und wölbte sich wieder nach oben, mit einem heftigen Ruck, der uns aus dem Graben schleuderte. Wir flogen ein paar Meter durch die Luft, hoch genug, um das Muster aus gelben und orange-roten Ovalen zu erkennen. Nova-Bombenkrater. Ich landete auf Händen und Füßen, aber der Boden schwankte so wild, dass ich mich unmöglich aufrichten konnte. Mit einem dumpfen Grollen, das ich durch den Anzug spürte, brach die freie Fläche über unserem Stützpunkt ein. Als der Boden nachgab, wurde die Unterseite des Stasisfeldes teilweise freigelegt. Doch die Kuppel senkte sich mit schwereloser Anmut auf den flachen Krater, der entstanden war. Das war wohl das Aus für den Kater. Ich hoffte, dass alle anderen genügend Zeit und Verstand gehabt hatten, sich unter die Kuppel zu retten. Aus einem Unterstand in meiner Nähe kam eine Gestalt gewankt, und ich erkannte entsetzt, dass ich einen Taurier vor mir hatte. Auf die kurze Entfernung brannte mein Laser mühelos ein Loch durch seinen Helm. Er lief noch 2 Schritte und kippte dann nach hinten. Ein weiterer Helm schob sich über den Grabenrand. Ich durchtrennte ihn mit einem glatten Schnitt, ehe sein Träger die Waffe heben konnte. Irgendwie hatte ich die Orientierung verloren. Das Einzige, was sich nicht verändert hatte, war die Stasiskuppel, und sie sah aus jedem Blickwinkel gleich aus. Die Gigawattlaser waren alle verschüttet, aber einer hatte sich eingeschaltet. ein grell flackernder Suchscheinwerfer, der eine Wolke aus Staub und verdampftem Gestein erhellte. Allem Anschein nach befand ich mich auf feindlichem Gebiet. Ich arbeitete mich über den immer wieder von Erdstößen erschütterten Boden auf die Kuppel zu. Ich konnte keinen der Zugführer erreichen. Offenbar befanden sich alle außer Brill im Innern des Stasisfeldes. Immerhin meldeten sich Hillebo und Charlie. Ich befahl Hillebo, sich in die Kuppel zu begeben und alle ins Freie zu holen. Wenn mit der zweiten Welle wieder 128 Taurier ankamen, benötigten wir jeden einzelnen Kämpfer hier. Die Erschütterungen ließen nach, und ich stieß auf einen unserer Unterstände, den Küchengraben offenbar, denn ich traf niemanden außer Orban und Rutkowski an. »Sieht so aus, als müssen Sie mit Ihrem Destillierapparat wieder mal ganz von vorne anfangen.« »Ja, kein Problem, Sir. Eine kleine Pause wird der Leber guttun.« Hillebo funkte mich auf der Offiziersfrequenz an. »Sir, hier waren nicht mehr als 10 Leute. Der Rest hat es wohl nicht geschafft.« »Sind Sie etwa unten geblieben?« »Meiner Berechnung nach hatten Sie mehr als genug Zeit gehabt, sich in Sicherheit zu bringen.« »Ich weiß es nicht, Sir.« »Schon gut. Lassen Sie durchzählen, wie viele Leute wir insgesamt noch einsetzen können.« Ich versuchte es noch einmal mit der Zugführerfrequenz, aber sie blieb stumm. Wir drei blieben im Graben und hielten ein paar Minuten nach feindlichem Laserfeuer Ausschau. Vergeblich. Vermutlich warteten sie, bis Verstärkung eintraf. Hillebo rief zurück. »Ich komme auf höchstens 53, Sir. Einige davon könnten bewusstlos sein.« »Gut. Alle sollen auf ihrem Posten bleiben, bis...« In diesem Moment tauchte die zweite Formation auf. Die Truppentransporter donnerten über den Horizont, die Bremsdüsen in unsere Richtung geschwenkt. »Schick den Scheißkerlen ein paar Raketen entgegen!« schrie Hillebo mit Kopfstimme. Der Befehl war an die Allgemeinheit gerichtet, aber als die Druckwelle des Bebens die Leute erfasst und durch die Gegend geschleudert hatte, war niemand auf die Idee gekommen, sich an einem Raketenwerfer festzuklammern. Auch die Granatwerfer lagen irgendwo verstreut, und für die Handlaser war die Entfernung noch zu groß. Die Transporter, die jetzt herunterkamen, waren 4 bis 5 Mal so groß wie die Schiffe der ersten Angriffswelle. Einer landete etwa 1 Kilometer vor uns und entlud seine Soldaten, noch bevor er richtig zum Stillstand kam. Es waren über 50, wahrscheinlich 64, mal 8 ergab 512. Wir hatten keine Chance gegen sie. »Alle mal herhören! Hier spricht Major Mandela!« Ich bemühte mich, ruhig und besonnen zu bleiben. »Wir ziehen uns in die Kuppel zurück, rasch, aber geordnet, obwohl das nicht ganz so einfach sein wird. Alle Angehörigen des 2. und des 4. Zuges bleiben noch 1 Minute in ihren Stellungen und übernehmen den Feuerschutz, während sich die Leute des 1. und des 3. Zuges zusammen mit dem technischen Hilfspersonal zurückziehen. Sobald die erste Gruppe die Hälfte des Weges geschafft hat, geht sie in Deckung und schützt ihrerseits den Rückzug des 2. und des 4. Zuges. Anschließend begebt ihr euch nach dem gleichen Schema bis zur Kuppel.« Ich hätte nicht Rückzug sagen dürfen. Diesen Begriff gibt es in keinem militärischen Handbuch. Eher Rückwärtsorientierung oder so. Das Rückwärts hatten alle verstanden, aber von Orientierung konnte keine Rede sein. 8 oder 9 Leute feuerten, der Rest ergriff die Flucht. Rutkowski und Orban waren verschwunden. Ich gab ein paar gezielte, aber wirkungslose Schüsse ab, ehe ich ans andere Ende des Grabens lief, nach oben kletterte und auf die Kuppel zurannte. Die Taurier begannen Raketen abzufeuern, aber die meisten kamen zu hoch. Ich sah, wie 2 unserer Leute zerfetzt wurden, noch ehe ich die Hälfte des Weges geschafft hatte. Ich ging hinter einem großen Felsblock in Deckung. Ein vorsichtiger Blick verriet mir, dass sich höchstens 2 oder 3 Taurier in Reichweite meines Handlasers befanden, und die Vernunft, von alters her die bessere Seite des Heldenmuts, sagte mir, dass es besser sei, keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Ich legte die restliche Strecke bis zum Rand der Kuppel im Laufschritt zurück und hielt nur hin und wieder an, um das gegnerische Feuer zu erwidern. Nach ein paar Schüssen wurde mir jedoch klar, dass ich eine hervorragende Zielscheibe abgab. Soweit ich sehen konnte, gab es nur noch 1 Gestalt außer mir, die auf das Stasisfeld zulief. Eine Rakete zischte so nahe an mir vorbei, dass sie mich fast berührte. Ich ging in die Hocke, stieß mich ab und landete wie ein Osterhase in der Kuppel.